Hallo, meine Magic Man. Schönen guten Morgen. Euer Coach Magic am Start. Ich bin gerade schon eine große Runde mit Kimba um See gegangen. Heute ist leider nicht so ein schöner Tag wie gestern, ist ein bisschen trüb. Ja, aber ich bin soweit am Start. Mir geht's gut. Kaffee habe ich auch schon am Start. Das Thema des heutigen Coaching-Videos ist, über die Überschrift bin ich mir noch gar nicht im Klaren. Macht aber nichts. Das Thema ist, wie funktioniert Anziehung? Und wie, ich will euch mal eine authentische Geschichte von mir erzählen, wie ich als Blue-Pilled Alpha damals meine letzte Ex-Freundin das erste Mal besucht habe und was ich da für einen Eindruck hinterlassen habe und wie diese Anziehungsdynamik funktioniert. Mit ihr war ich ja jetzt 8 Jahre zusammen, wir haben uns ja jetzt getrennt, wie ich sagte, und jetzt bin ich alleine. Und ist gut so. Jedenfalls war das 2011. Ja, 9 Jahre ist das her. Da war ich 29 Jahre alt. Und ich war in meiner, na, wie sagt man so schön, das war meine Hustlerzeit. Ich war gerade aus dem Autohaus raus, da hatte ich keinen Bock mehr drauf, das passte alles nicht mehr. Wir haben schönes Geld verdient, aber die zwischenmenschlichen Dynamiken sind also wirklich, ja, die haben es in sich und da muss dann jeder für sich abwägen, inwieweit das alles Sinn macht. Für mich hat es keinen Sinn mehr gemacht. Ich war da raus. Ich war finanziell, hatte ich relativ viele Ersparnisse. Also ich hatte so 20.000 Euro gespart. Dementsprechend war ich eigentlich ziemlich unabhängig. So erstmal. Und ja, dann habe ich meine Freundin dann damals kennengelernt. Und habe sie das erste Mal besucht. Und in meiner Sturm- und Drangzeit als junger Mann, so diese Hustlerzeit, ich wusste irgendwie, wie die Geschäftswelt funktioniert, hatte aber trotzdem keine Ahnung, wie die Geschäftswelt funktioniert. Und ja, bin dann da rein. Und das war für mich also ein entspannter, ich glaube, Freitag oder Samstagabend. Ich habe mich vom Kumpel da hinfahren lassen, hatte vorher auch 2 Gläser Whisky getrunken. Und dementsprechend war eigentlich nicht mein Ziel. Also ich war ergebnisoffen quasi, bin ich da rein. In ihre Wohnung und alles war möglich, alles kann, nichts muss. Mir war es eigentlich ziemlich egal. Ich hatte nicht das Ziel, ihr irgendwie außergewöhnlich gut zu gefallen. Also ich war ziemlich authentisch, das ziemlich real in meiner Art. Sah auch noch ziemlich lustig aus. Wie soll ich das beschreiben? Das war so ein bisschen. Die Mädchen sagen heute, ich sah aus wie Eminem mit meinem Gangsterkettchen und meiner weißen Jogginghose und meinem Cappy. Ja, so war das damals. Und so bin ich dann da rein. Und wie ich schon sagte, ich war eigentlich ergebnisoffen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Und dann war ihre beste Freundin auch dort. Und jetzt wird's lustig. Plötzlich kam sie mit dem Thema, ja, sie hätte ja Abitur. Und weil sie Abitur hätte und hier und da und hat sich darauf gewaltig was eingebildet. Und da ich ja die Geschäftswelt kenne und als Autoverkäufer hatte ich ja die Menschen vor mir sitzen. Lange und viele, viele Menschen, jeden Tag 20 verschiedene Persönlichkeiten am Schreibtisch. Und die meisten Menschen müssen ihre Autos finanzieren. Und wenn sie sie finanzieren, müsst ihr wissen, dann legen sie ihre Einkommensnachweise, müssen sie dem Verkäufer quasi offenlegen. Sie legen sie dir hin und dann siehst du, weil du musst das für die Bank entsprechend eingeben, weil die Bank will ja wissen, wer wird der Finanzierungsnehmer, also wer wird den Kredit bekommen und wie ist der aufgestellt, was verdient er für Geld und so weiter. Und dementsprechend hatte ich natürlich schon so ein breites Spektrum an Überblick quasi. Ich habe so viele Menschen gesehen aus so vielen verschiedenen Einkommensschichten, Berufsgruppen, so viele verschiedene Charaktere. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht in so einem Job gearbeitet hat. Und Akademiker, bescheidenere Bildungsgänge, normale Berufe, gehobenere Einstellungsklassen oder Karrieremenschen und so weiter. Und dementsprechend habe ich natürlich gesehen, was für Einkommensnachweise die mir vorlegen. Und das war dann teilweise erschreckend, wenn dann der Bosch-Diplom-Ingenieur, sage ich jetzt einfach mal, 2.920 Euro netto verdient. Das ist jetzt erstmal nicht falsch verstehen. Das ist alles in Ordnung. Und das ist ja auch Geld. Das ist ja gar keine Frage. Nur ich als, und da bin ich auch damals schon wach geworden, das war auch eine Art von Red Pill, die ich so verinnerlicht habe. Zu verstehen, okay, dieser Mann hat jetzt Ewigkeiten studiert und verdient jetzt gut 3.000 Euro. ist jetzt Familienvater, hat einen Hauskredit, zahlt dafür 1200 Euro. Das ganze Geld, sein ganzes Geld ist immer in Bewegung, also für ihn bleibt am Ende des Tages eigentlich nichts. Und jetzt sitzt er vor mir und will sich ein Passat Kombi finanzieren und ist dankbar, dass die Rate irgendwo bei 300 Euro sich einfügt. Das kommt dann noch dazu zu seinem Hausabtrag, zu dem Essensgeld, zu dem Lebensunterhaltsgeld, was er alles braucht als Familienvater, was er da verdient. Und da habe ich gedacht, wow, Moment mal, der Mann hat, der hat Abitur, der hat studiert, der verdient jetzt 3000 Euro knapp und alles, was er hat, geht drauf. Und er kann jetzt nicht mal was anzahlen für sein neues Auto. So, und das ist eine Realität, der man sich tagtäglich stellt. Und dann hat man natürlich so einen breiten Überblick über das, was die Menschen hier in diesem Land verdienen. Und dann habe ich gesehen, was ich verdiene. Und wir Verkäufer, wir haben wirklich gut verdient von der Provision. Also wir haben für jedes Auto und für jede Finanzierung Provision bekommen. Und die hatten es teilweise wirklich in sich. Also man ist da jetzt als junger Verkäufer, wenn du da mittelmäßig verkauft hast, dann gehst du locker mit 3.000, 4.000 Euro netto jeden Monat da raus. Hast aber, wie gesagt, einen einfacheren Bildungsweg beschritten und hast nie studiert. Und gehst mit 4.000 Euro da raus. Oder 5. Leistungsabhängig, je nachdem, was du verkauft hast. Oder auch manche Monate waren noch 6.000 oder 7.000 Euro. Und jetzt sitzt vor dir dieser Diplom-Ingenieur, Familienvater mit Haus und Kindern und verdient 3.000 Euro. Und in dem Moment war ich natürlich geschockt. Also, so, wie kann das sein? Das ist so ein Eye-Opening-Moment. Das sind Red Pills, die du da jeden Tag reingedrückt bekommst. Okay, warum habe ich diese Schleife geflogen? Ich habe sie geflogen, um einmal zu sagen, dass dein vermeintlicher Bildungsgrad kein Garant dafür ist, was du später verdienen wirst. Das korreliert kaum miteinander. Ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Und deswegen gibt es ja diesen lustigen Aufkleber, dieses Meme, dieses Bild, wo rechts ein Fiat Panda steht, das kennt ihr wahrscheinlich, müsst ihr mal googeln, da steht drauf Abitur 2012 und links fährt ein Ferrari vorbei, Hauptschule 1992. Das erklärt es eigentlich ziemlich gut. Okay, ich habe diese Schleife geflogen, damit ihr verstehen könnt, also meinen Punkt verstehen könnt, worauf ich hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass diese beste Freundin von dem Mädchen, das ich von meiner Ex-Freundin, jetzt meine Ex-Freundin, von dem Mädchen, das ich damals kennenlernen wollte, mir dann erzählen wollte, sie hätte ja Abitur und deswegen wüsste sie und deswegen könnte sie und deswegen würde sie, bla bla bla bla bla. So, die habe ich natürlich gleich Volley genommen. Also ich habe ihre beste Freundin, ich habe die auseinandergenommen in dem Gespräch. Ich habe die, ihr Standpunkt war für mich also eine wirklich große Luftblase, die ich da habe, auch platzen lassen. Und das passte ihr natürlich gar nicht und dementsprechend hat sie geschmollt und dementsprechend hat sie natürlich, ja, war von mir angewidert. Und also das Sympathielevel war am Boden. Trotzdem ist eigentlich ein widerliches Wort, weil trotzdem sagt, du hast recht, wir machen es trotzdem anders. Aber trotzdem war das Mädchen, also meine Ex-Freundin damals, sehr von mir angetan. Weil ich habe mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Mir war es egal. Mir war egal, was ihre Freundin davon halten. Mir war egal, was meine potenzielle Freundin damals davon gehalten hat. Mir war egal, was alle anderen in dem Raum davon gehalten haben. Ich stand auf meinem Standpunkt und habe den allen um die Ohren gefeuert. Und ich war völlig ergebnisoffen. Mir war das völlig egal, ob man mir dann gesagt hätte, du passt hier nicht her, geh bitte oder was auch immer. Es hat mich nicht ansatzweise interessiert. Und irgendwann an dem Abend sind wir dann auch wieder gefahren. War trotzdem so alles okay. Und ich konnte ja den Kontakt mit, also ich bin dann mit dem Mädchen zusammengekommen, das ich wollte. Das war überhaupt gar kein Problem. Also das ist hochinteressant. Obwohl ihr alle ihre Freundin und auch ihre beste Freundin geschockt waren, nachdem ich weg war. Und die haben gesagt, was willst du denn mit diesem Penner? Was willst du mit diesem Typen anfangen? Also hochinteressant, hochinteressant. Und die Quintessenz, also die Lehre dieser ganzen Geschichte ist, wenn du auf deinem Standpunkt bleibst, nicht einen Millimeter davon abweichst, dann ist das für die Damenwelt wirklich hochattraktiv. Und ich kann euch das aus erster Hand so sagen. Die respektieren dich. Und auch ihre beste Freundin respektiert mich bis heute. Bis heute. Weil sie weiß, okay, ich mag seine Meinung nicht und es ist unglaublich, wie Also eigentlich ist sie angewidert von meiner Meinung. Und immer wieder hatten wir diese Diskussion, obwohl ich inzwischen mit denen nicht mehr diskutiere. Es macht halt einfach keinen Sinn. Aber es ist halt hochinteressant. Damit erreicht ihr ein Respektniveau. Ihr werdet dafür respektiert. Und ich sage immer, ihr Kopf hasst dich dafür, aber ihre Pflaume wird nass. Das ist besser als andersrum, wenn ihr Kopf dich zwar irgendwie mag, aber die Pflaume bleibt trocken. So ist das. Und ja, das ist eigentlich ein eye-opening Moment. Ich konnte das damals aber, wie gesagt, auch alles nicht richtig wechseln, was da so alles passiert, weil es geht ja auch immer schnell. Die Tage vergehen, Klatsch auf Klatsch, immer neue Situationen, immer neue Dinge, die man handeln muss, die da auf einen zukommen, sodass man nie die Zeit hat, das wirklich alles zu reflektieren. Aber damit will ich euch, also Sinn und Zweck des heutigen Coaching-Videos ist es, euch an die Hand zu geben, steh zu deinen Überzeugungen. Weich davon nicht ab. Kompromittiere niemals deine Überzeugung und deine Meinung. Es hat einen Sinn, warum es deine Meinung ist. Und es hat einen Sinn, warum die anderen heißen, weil sie die anderen sind. Und wenn du so daran gehst, dann wirst du dafür respektiert. My way or no way. Ich hoffe, ihr könnt eure Informationen aus diesem Video ziehen und es bringt euch ein bisschen was. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere von euch ähnliche Situationen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt von meinem Standpunkt abgewichen wäre und ich hätte jetzt Nice Guy sein wollen und hätte hätte jetzt die Konfrontation gescheut mit ihrer besten Freundin, weil ich ja wusste, dass es ihre beste Freundin ist, dann wäre das wahrscheinlich unattraktiv gewesen. Oder nicht nur wahrscheinlich, es wäre hochgradig unattraktiv gewesen, weil ich dann wie so ein Aal gewesen wäre, der versucht zu gefallen. Versucht nicht zu gefallen und weicht nicht von eurer Überzeugung ab. Die Leute, die zu euch gehören, die docken an. Ihr seid auf eurer Reise. Und man kann sich dran festhalten und mitgehen. Und wer sich nicht dran festhalten will, der fällt weg. So müsst ihr das handhaben. Meiner Meinung nach. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom heutigen Video haltet. Lasst mir bitte ein Like da. Bedeutet mir wirklich viel. Allein schon die Resonanz, die ich bis jetzt von euch habe, finde ich Hammer. Vielen Dank dafür. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis morgen, Leute. Ciao.